Sie ist der Profi. Hey, Pia Wildfellner, Diätologin. Er ist der Realist. Hallo, Thomas, Sternzeichen, Jungfrau. Zusammen sind sie die Kostverfechter, der Podcast. Ernährung, Essen, Essen, Ernährung. Die beiden bringen es auf den Punkt. Fernab von Mythen und Empfehlungen. Kritisch hinterfragend und dabei im Leben. Enjoying food in daily life und sonst nichts. Hallihallo und herzlich willkommen nach der langen, langen Durststrecke. Hier sind wir wieder, die Kostverfechter. Hallo Pia. Hallo Thomas. Thomas, ich habe eine Frage. Was hältst du von Annabelle? Ein schöner Name. Nicola? Auch ein. Oder Primura? Hört sich gut an. Voll. Es ist nicht so, dass ich auf der Suche nach weiblichen Vornamen wäre. Mhm. Aber das sind alles, du kannst es dir schon fast denken. Ja, durch den Titel vom Podcast und dass du gesagt hast, um was geht. Der Erdöpfel. Das sind alles die Namen von Kartoffeln. Mhm. Sowas eben wie Dieter, Zilena, Charlotte, Belana. Das sind alles Kartoffelnamen. Warum sind die eigentlich alle weiblich? Habe ich nämlich heute ein bisschen mal angeschaut. Die Kartoffel, oder? Das ist die eine Theorie, weil sie eben die Kartoffel hast. Andererseits gibt es aber die Theorie, dass die Bauern die beste Kartoffel aus ihren Kreuzungen immer nach der schönsten Tochter benannt haben. Vorher. Naja, es ist eine Ehre, wenn man den Namen einer Kartoffel gegeben hat. Ja. Gibt es die Pia auch schon? Nein, aber La Ratte. Ja, war das auch Tochter, oder was? Keine Ahnung, das habe ich jetzt rausgefunden. Ich taufe meine Tochter La Ratte. Sehr lieb. Ja, was ist denn bei dir kulinarisch die Woche so passiert? Ja, mein Frühstück war halt der Wahnsinn quasi. Ich habe Pommes zum Frühstück gehabt. Ja, aber das natürlich ja als Einstieg für diesen Podcast. Ja, sicher, ich habe mich auch vorbereiten müssen. Eben, das war deine Vorbereitung. Und das war ein kulinarisches Highlight, muss ich sagen. Ja. Schau, irgendwie die Spargelsaison ist jetzt vorbei. Da waren auch ein paar Highlights dabei, aber ich glaube, das haben wir schon in einem Podcast besprochen. Oder war das nicht der Privat? Was haben wir da besprochen? Ja, ein Spargel beleuchtet. Aber um den geht es ja nicht. Das geht um heute geht es nicht um Spargel, heute geht es um Kartoffel. Der Erdäpfel. Genau, Erdäpfel. Hat voll verschiedene Namen. Wie heißt es denn im Mühlviertel, das was du bestimmt da? Der Erdäpfel. Nein. Erdäpfel ist ein weitaus überregional verwendeter Begriff. Im Mühlviertel, du schaust aufs Konzept. Nein. Du weißt nicht, wie der Erdäpfel im Mühlviertel heißt. Der ursprüngliche Name im Mühlviertel. Nein. Da schwebt mir irgendwas vor. Jetzt Grundbirn. Grundbirn. Ja, so heißt das. War das jetzt Grundbirn. Nicht so gang und gäbe? Nein, das war schon länger nicht mehr gebraucht. Wir haben das überhaupt nicht verwendet, den Begriff bei uns daheim. Wir haben nie Grundbirn gesagt, sondern immer Erdäpfel oder eigentlich sogar Kartoffel. Nein, ich habe immer Erdäpfel gesagt. Ja, wir sagen eigentlich immer Kartoffel und dann immer wenn du irgendwo unterwegs warst, wir sind in Österreich, das heißt Erdäpfel. Das ist mir egal. Ich sage trotzdem Aubergine. Und das ist mir egal. Und Artischocke. Und Artischocke, ja, wie heißt das leicht in Österreich? Keine Ahnung. Ich glaube, in Österreich heißt das Artischocke. Keine Ahnung. Ja. Naja. Du bist der Profi. Bereite bist du vor. So schaut's aus. Nein, aber heute steht eben die Kartoffel im Vordergrund. Oder die Erdäpfel. Ja, das haben wir jetzt schon wieder so wie beim Gluten, wie man es auch. Ja, ich bin dafür, dass wir, weil wir sind ja international unterwegs, weißt du? Und wir wollen ja. Die Freunde aus Deutschland. Weißt du, wie die Deutschen eigentlich auch noch genannt werden, außer Bifke? Kartoffeln. Ja, genau. Und wir wollen ja, dass die Leute uns verstehen. Ja, voll. The Potato oder Potato? Ja, keine Ahnung. Wie sagt man Potato? Ja, aber Potato kann man auch sagen, glaube ich. Wo sagt man Potato? Dort, wo man nicht gescheit Englisch spricht. Also in Österreich. Voll. Ja, was verbindest du so mit der Kartoffel? Ja, Stärke. Voll gut, ja. Sehr, sehr stärkehaltiges Vitamin Produkt. Vitamin C? Ja, hat es eigentlich gar nicht so viel. Nicht? Nein. Ich glaube 60 Milligramm pro 100 Gramm. Aber ich kann gern sonst mal nachschauen. Ja, nein, also das verbinde ich mal damit. Ich verbinde auch damit, dass ich jetzt schon langsam, also früher hat man die Schale ja nicht so taugt. Mittlerweile merke ich einfach, dass es schön eine zarte Partie ist und ja, dass man wurscht ist. Meistens. Ja, und die Schalen werden ja immer dünner. Ja. Die waren ja früher ja richtig ledrig und dick und da hat man sie ja noch besser schön kennen wahrscheinlich. Na, wahrscheinlich, ja. Aber man jetzt? Man ist ja so ein kleines Kartoffel überbleiben von so einem faustgroßen, ledrigen Klumpen. Ja, aber jetzt sind die Schalen eben schon so dünn gezüchtet, die kann man dann ruhig mitessen. Mhm. Ja. Die fast alle Teile von der Kartoffel, bis auf diese Knolle, das Innere, sind ja für den Menschen leicht giftig. Ja. Wegen dieser Oxalsäure. Wieso bildet die Kartoffel das gegen den Kartoffelkäfer? Fraßschutz, ja. Aber ich kenne das nämlich nur voll, wie meine Mutter früher die Kartoffeln geschält hat, habe ich nämlich die Schalen gegessen. Du warst schon als kleines Kind, war ja Verfechter mit nichts wegschmeißen. Ja. Alles wird gegessen. Mhm. Ich glaube ja, der Grund, wieso ich gestern gekotzt habe. Ja. War, weil ich nämlich von der Zuckermelone mir gedacht habe, bevor ich das Innere, das ganze Kerngehäuse und diesen Schlotzzeug mühselig in das Bio-Sackerl rein tue, ist es. Und ich habe das jetzt. Ja, also, ja, vom Vitamin C-Gehalt her, naja, 17 Milligramm pro 100 Gramm. Fasziniert mich jetzt auch nicht so. Überhaupt so, wie man Kartoffeln kocht. In schwimmendem Wasser. Ja, dann muss man es halt aus der Ruhe essen. Nein, das sind leicht giftig. Ja, ein bisschen leicht giftiger als kein Vitamin C auf einer Seereise. Nein, man macht ja, man sollte eigentlich Kartoffeln so kochen, mit Schale, damit weniger Vitamine ausgespült werden. Naja, und eben nur 1 bis 2 cm im Topf rein. Oder halt im Dampfgarer. Das war natürlich das Optimum. Ja, dass die halt im Dampf gegart werden und nicht im Wasser. Ja, da gibt es ja diese Einsätze. Ja, zum Beispiel. Die sind super. Sowas haben wir gar nicht. Nein. Gott sei Dank. Ja. Wir machen keinen Dampfgarer und keinen Thermomix. Thermomix. Das ist eigentlich überhaupt für ein Haushalt. Ja, 17 Milligramm pro 100 Gramm. Der Tagesbedarf sind 100 Milligramm, beziehungsweise bei Rauchern 150. Ja. Aber trotzdem, wenn du sonst keine andere Vitamin C-Quelle hast, wie auf einer langen Seereise, ja. Na ja. Das auf jeden Fall gehen kaputt. Ja, und 200 Gramm Kartoffeln hast du ja schnell einmal beim Essen ja, dabei. Ja, sicher. Voll. Also mit Kartoffeln verbinde ich auch Rosmarin. Wegen die Rosmarinkartoffeln? Ja, Kümmel, Petersil, Erdäpfelkäs. Butter, ja, auf jeden Fall. Butter und Salz und Kartoffeln. Mehr braucht es eigentlich fast gar nicht. Für mich gibt es eigentlich, habe ich eben nämlich im Vorfeld von diesem Podcast überlegt, dass es für mich eigentlich nur eine Form gibt, wie ich Kartoffeln zubereite. Im Backofen einfach. Ja, also Wedges. In Spalten, in dünne Spalten geschnitten. Aber das ist doch die ungesündeste Variante von allen. Wieso? Wie das jetzt gerade so. Das ist wirklich das Einzige, wie ich Kartoffeln, was ich mit Kartoffeln mache. Was anderes mache ich nicht. Ja. Aber letztens habe ich ja tatsächlich auch Rosmarin drauf da. Ja? Ja, das war schon ganz innovativ für mich. Na, das ist auch richtig gut. Ja. Mit der richtigen Menge. Also nicht übertreiben mit dem Rosmarin. Also ich habe recht viel drauf da und das war sehr gut. Du übertreibst das also gern. Ja. Ja, aber die Kartoffel gehört ja zu den Nachtschattengewächsen. Ähnlich also wie die Tomaten auch. Mhm. Ja. Und das tatsächlich, wie die Kartoffel noch war, das war sie nur aus dem Pharmaziestudium. Solanum tuberosum. Ja. Das ist ein schöner Name. Geil, ist wirklich wunderschön. Was verbindest du mit der Kartoffel? Mit der Kartoffel? Ja. Ja, eigentlich den Kartoffelkäfer. Ja. Dann, dass sie giftig ist. Mhm. Genau, das verbinde ich dann. Die Deutschen. Die Deutschen. Also alles, was schlecht und negativ ist. Ich mag unsere deutschen Mitbürger sehr gerne, wenn sie nett sind. Auch wenn sie dick sind. Die dicksten in ganz Europa. Magst du es nochmal erzählen, nein, wie ich mich auf dieser Party so lächerlich gemacht habe? Ich glaube, es interessiert das unseren Zuhörer, wenn es halt um die Deutschen geht. Okay, ist das zu intim? Aber es ist nichts, es ist nur Satire, also bitte. Es ist alles okay. Ich glaube, jetzt muss ich die Geschichte fast erzählen, oder? Nein. Okay. Auf alle Fälle sind die Deutschen die dicksten in Europa. Durchschnittlich die dickste Bevölkerung. Und ich finde, das kann man auch so sagen, wenn das so ist. Und wenn da halt auch 2 bis 3 Deutsche beieinander stehen, die vielleicht kein BMI unter 25 haben, dann kann man das trotzdem sagen, ohne blöd da zu stehen. Mhm. Ja, voll. Was denke ich, dass ich immer früher gedacht habe, also diese Nachtschattengewächse, da war ich so 10, 11. Dass die in der Nacht im Schatten wachsen. Ja, habe ich mir wirklich gedacht, dass die tagsüber überhaupt nicht wachsen, sondern dass die nur in der Nacht wachsen. Und wie ist es wirklich? Wieso heißen sie Nachtschattengewächse? Das habe ich probiert zum herauszufinden und ich bin nicht drauf gekommen. Ja, dann ist einfach kein anderer Name überblieben. Es hat schon alle anderen Gewächse gegeben und dann haben sie einfach Nachtschatten gewechselt. Ja. Vielleicht hat man früher geglaubt, sie wachsen nur in der Nacht. Das kann schon sein. Weil früher hat man einiges geglaubt. Und jetzt glaubt man auch noch viel. Also von dem her wird sie auch noch ein wenig dran. Das, was man so glaubt. Und okay. Mit der, Ja, aber der Name Kartoffel, habe ich auch so gefunden, leitet sich von Tartuffolo ab, warum auch immer. Tartuffolo und Kartoffel haben ja bitte überhaupt nichts miteinander rein sprachlich zum Tor. Und dieses Tartuffolo aus dem Italienischen, was Trüffel bedeutet, leitet sich vom lateinischen Terra tuba ab. Und das hat irgendwie auch überhaupt nichts mit Tartuffolo zum Tor. Also da sind unsere Sprachwissenschaftler mal wieder gefragt, woher das kommt. Hast sozusagen dann die Erdknolle. Kann auch noch mehr an die Pommes denken. Nein. Ein gutes Erdäpfelpüree ist ja ein traumhaftes Gericht. Ja, aber die meiste Erdäpfelpüree in die ganzen Gasthäuseln, was kriegst du, das ist alles aus Pulver gemacht. Ja, da muss man halt vorher nachfragen, ob das ein echtes ist. Und wenn es kein echtes ist, dann entscheidet man sich halt für ein anderes Gericht. Für den gebackenen Camembert, der ist sicher so gemacht. Ich glaube allerdings auch. Aber jährlich habe ich herausgefunden, werden 376 Millionen Tonnen Kartoffeln produziert. Auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. Und jetzt rat einmal, welches Land die meisten Kartoffeln anbaut. China. Du bist so schlau. Genauso wie bei den Tomaten. Ja. Boah. Ja. Und die Tomaten sind auch zu den Nachtschatten gewachsen. Ja. Vielleicht hat China so einen guten Nachtschatten. Wahrscheinlich. Ja, das mit den Tomaten und mit den Kartoffeln. Ja, wird auf alle Fälle in China am meisten angebaut. Ja, weil es da einfach einen riesen Markt gibt. Die Kartoffel ist ja eben auch eben sicher eine Inhaltsstoffe wie die Stärke, was am meisten drinnen vorkommt, die wird ja für andere Sachen genutzt. Also da gibt es ja nicht nur die Speisekartoffel, sondern auch die Industriekartoffel. Ja, also, boah, woher weißt du das? Du hast ja jetzt gerade eine Dokumentation nur über Kartoffeln angeschaut. Ja, das habe ich mir schon vor langer. Vor 12 Minuten, weil so lange nehmen wir jetzt gerade den Podcast auf. Nein, vor langer Zeit habe ich mir so ein Doku angeschaut. Ja? Weil ich mir gedacht habe, ja, ein bisschen vorbereiten muss ich mich auch auf die Kartoffel. Ja, Karton und Papier und, ja, und Klebstoff wird daraus gemacht und Tesafilm. Ein guter Dixo. Dixo. Wird aus Kartoffel gemacht. Wahnsinn. Mhm. Ja. Das ist steil. Ja. Und natürlich, mit was kann man aus Kartoffel nur so Perfektes machen? Was wäre ein Kindergartenerlebnis ohne den guten alten Kartoffeldruck? Ah, das ist super. Hey, das war so scheiße im Kindergarten. Müssen wir das nochmal durchleben, dieses Trauma. Müssen wir mit dir nochmal einen Kartoffeldruck machen? Hey, sicher nicht. Habt ihr das gemacht im Kindergarten, ja, Kartoffeldruck? Sicher. Ja, aber das hat so scheiße ausgeschaut, was? Das CD-Cover von der Band, das ist mit Kartoffeldruck. Stimmt, das ist mir sofort aufgefallen. Grauenvollerweise aufgefallen. Warum nimmt man da Kartoffeln her? Weil sie sich perfekt zum Schnitzen eignen, zum Formen machen. Ich habe mich da jedes Mal verletzt. Ja, weil du es nicht genau hast. Ich wollte einfach nur Kreise machen. Da hätte ich nicht schnitzen müssen. Einfach in der Mitte auseinander, ich wollte Kreise machen. Das hat dann Form gekriegt. Ich habe keine Kreise machen dürfen. Sie hat gesagt, die Kindergartentante, ich muss irgendwelche Figuren machen. Ja, das heißt. Ich glaube, meine Mutter hat irgendwo daheim noch so ein Geschirrhanger, was sie dann bedruckt hat. Und man sieht wirklich die pure Wut, dass ich keine Kreise machen habe dürfen. Was hast du dann gemacht? Ja, ich war da schon damals schon ziemlich unbegabt, was so handwerkliche Sachen macht. Also man erkennt es nicht. Ich wollte dann natürlich dann gleich einmal einen Stern machen. Und das ist halt eine der schwierigsten Formen. Natürlich habe ich mir gleich was vorgenommen, was jetzt nicht Anfänger ist, sondern schon sagen wir mal, fortgeschritten. Und habe mich halt nicht gleich mit dem Dreieck oder weiß ich nicht, oder mit dem Quader beschäftigt, also mit dem Quadrat, sondern wollte halt gleich einen Stern machen. Und der ist halt natürlich nicht perfekt gleichschenkelig geworden. Er hat beschissen ausgeschaut. Er hat wirklich, das ist, ich kann mir meine Mutter so richtig gut vorstellen, wie sie dann dieses Geschirrhangerl von mir gekriegt hat. Ah, oh, wie schön! Und da hat sie sich gedacht, naja, also aus meinem Kind nur was wird. Angewandte Geometrie. Da werden die Kinder wirklich vom, da wird die Spreu vom Weizen getrennt. Beim Kartoffel. Beim Kartoffeldruck, ja. Da steckt ja das Wort Druck schon dahinter. Ja. Sind eigentlich mehlige oder speckige Kartoffeln besser geeignet für einen Kartoffeldruck? Müsste man ein paar Kindergartenpädagoginnen fragen. Ja, ich glaube aber, es sind die mehligen, oder? Mailt uns bitte. Naja, Wetter im Programm. Trauma bewältigt. Weißt du, wer die Kartoffeln nach Europa gebracht hat? Das war doch der Kolumbus. Das habe ich mir auch immer gedacht. Und weißt du was? Das ist eine Urban Legend. Okay, waren es die Wikinger schon? Nein. Es waren schon die spanischen Eroberer. Ah, okay, aber nachher. Ja, genau. Das stimmt. Auch wegen den Seefahrten, weil es da das Vitamin C, das notwendig ist. Das war eigentlich mit Sauerkraut, oder? Warum glaubst du die ganze Zeit, dass das die Kartoffel war? Das war Sauerkraut. Nein, das war zum Teil auch die Kartoffel. Sauerkraut mit Kartoffeln. Hm, stellt sich das vor? Ist das in und dieser das Dokumentation vollkommen, was da du angeschaut hast? Nein. Naja, die spanischen Eroberer haben sie nach Gran Canaria eigentlich gebracht, die Kartoffel. Ha? Und erst im 17. Jahrhundert ist sie dann so wirklich in Mitteleuropa angekommen. Mhm. Und eigentlich erst unter Ferdinand III. Aber am Anfang hat man, wie so vieles, die Kartoffeln nämlich bei uns nur in den botanischen Gärten gezogen, wenn nicht die Blüte so schön war. Und nicht aus ernährungstechnischen Gründen. Das heißt, am Anfang war sie eigentlich die ganze Zeit giftig. Und man hat das gar nicht durchschaut, dass man die eigentlich essen konnte. Nein, es war eine reine Zierpflanze, weil sie halt so hübsch war. Ich habe einen Wissensfakt für uns herausgefunden. Wissensteil. Ding. Ist ganz interessant, das hat natürlich wieder mal was mit unserer Kirche zu tun, wie immer. Ja, weil es uns einfach sehr prägt in Europa. Naja, es ist halt einfach auch die Welt, die mir am weitesten fremd ist. Mhm. Und deswegen finde ich es immer sehr spannend, mich mit der Kirche zu beschäftigen. Und die satanistische? Mit der christlichen Kirche. Ja, genau. Okay. Jetzt würde ich schon sagen, mit der christlich-sozialen Union. Boah, ich habe viel zu viel quer in letzter Zeit. Also, die Kirche verdammte die Kartoffel einst als dämonisch lüsternes Gewächs und Frucht des Bösen. Wo der Teufel einst auf den Boden gespuckt habe, dort sei die erste Kartoffel gewachsen, hieß es über das Lebensmittel aus Südamerika. Was? Ja, das habe ich auch viel gut gefunden. Die Kirche ist einfach immer wieder für einen geilen Joke zu machen. Ja, voll. Das ist super. Geil. Das hat man anscheinend wirklich geglaubt. Ja, sicher. Wenn sie das vor der Kanzel runtergeschrien haben, wenn es das ist, dann kommt es in die Höhe. Natürlich hast du dann gesagt, na dann ist sie lieber ein Speck. Naja, die Sättigungsfrucht vor der Kartoffel war ja die Topinambur. Mhm. Die ist aus Südamerika gekommen, die war aber nur ein ganz kurzes Zeitfenster hier Sättigungslebensmittel, bis sie eben von der Kartoffel ab verdrängt worden ist. Vorher war es die Erbse. Ja, ich glaube, dass generell diese heimischen Weizensorten waren und Brot und eben auch dieses ganze Pastinaken und Sellerie-Sachen, das waren eher mehr so diese Sättigungssachen, die angebaut worden sind. Ja. Du ernährst dich aber eher mehr so von Reis und Nudeln, kommt man vor? Ja, kommt vor. Voll. Die nicht aus Kartoffeln sind? Nein, die sind nicht aus Kartoffeln. Aber es gibt ja Kartoffelnudeln. Ja, war ich voll geil. Ja, das stimmt. Nein, aber das sage ich öfters, gell, dass die Generation vor uns ja die Generation der Kartoffeln waren, die halt nur überwiegend Kartoffeln als Beilagen gegessen haben. Mhm. Wir sind die Chiasamen-Generation. Naja, ja, weil das stimmt eigentlich. Wenn man jetzt so sagt, wir sind die Nudelgeneration, so kommen wir gar nicht mehr vor. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass vielleicht dass wir die Generation Y, zu der wir beide ja gehören, dass wir nicht nur die Nudelgeneration sind, dass sie das jetzt auch schon wieder aufgehört hat, sondern dass wir eine echte Lebensmittelgeneration sind. Generation Leberkäs. Naja, eher mehr so Urban oder vielleicht auch so ein bisschen Conscious Consumer. Leberkäs Peppi. Conscious Consumer. Naja, auf alle Fälle habe ich dann nämlich einen Ausdruck gefunden, eben nachdem die Kirche sie so verteufelt hat, die Kartoffel. Und Mitte vom 16. Jahrhundert tauchte eben die Kartoffel in den Niederlanden, in Italien und in Burgund auf und eben überwiegend nur als Zierpflanze. Und Ferdinand III. Führte sie eigentlich in Deutschland als Lebensmittel wirklich im großen Rahmen ein. Aber was ich noch cool gefunden habe, ist, dass im Kloster Seitenstetten, also gleich in der Nähe in Niederösterreich, hat es einen Benediktinerabt gegeben, den Kaspar Plautz, schau, der Name ist super, der hat ein Kochbuch mit Kartoffelrezepten herausgegeben, was 1621 hier in Linz veröffentlicht wurde. Na. Und wir haben uns ja eine Dokumentation angeschaut über Barcelona, Capri, alles überfüllte Touristenstädte, wenn die Leute mal draufkommen, dass hier das erste Rezeptbuch über Kartoffeln veröffentlicht worden ist. Ist das einsichtig? Kann man das finden? Ich glaube schon. Wahrscheinlich. Das hat bestimmt die Landesbibliothek oder die Schlossbibliothek. Sicher geil. Wir müssen an dieser Stelle den Podcast abbrechen. Wir müssen da was nachkochen. Nein, das möchte ich auf jeden Fall probieren, das ist spannend. Ja. Voll, die ersten Kartoffelrezepte. Kartoffelwasser. Ja, da gibt es ja dieses Kartoffelwasser, also der Saft aus den Kartoffeln, der hilft ja eben, also sollte ja so pharmakognostisch, also nicht nachgewiesen, aber halt so in der Pflanzenheilkunde gegen Magenbeschwerden helfen. Ah, okay. Und eben bei so äußeren Geschwüren oder Hautveränderungen. Und Cholera und Co. Ja. Einfach einmal so einen Erdbeersaft drängen. Besser auf jeden Fall ist der Sauerkrautsaft. Also ich kann auch empfehlen den Erdbeersaft, obwohl ich ihn nicht kenne, aber besser ist der Sauerkrautsaft. Ich finde, ich habe den Sauerkrautsaft ganz gut gefunden. Ja. Da kann man zumindest sicher sein, dass man den keiner wegtrinkt. Ja, voll. Easy. Ja, ich würde sagen, wir kommen eh schon zum Ende. Mir würde interessieren, was eure liebsten Kartoffelgerichte sind. Ah. Ob das die Pommes ist oder die gute alte gekochte, gedämpfte Beilagenkartoffel. Vielleicht aber auch der Folienkartoffel. Und an dieser Stelle ist echt auch nochmal zu sagen, Kartoffeln sind keine Dickmacher, sondern Sattmacher. Das kommt auch wieder darauf an, ob es jetzt als Chips, Pommes oder Kartoffelpuffer ist. Oder Petersilie-Kartoffel, Wedges selber gemachte oder eben Kartoffelsalat, nicht mit Mayo, wie unsere lieben deutschen Kollegen. Vielleicht hört es zu, dann weißt du ganz genau, wer gemeint ist. Sondern zum Beispiel mit einem frischen Joghurt-Dressing oder Essigöl mit vielleicht ein bisschen Topfen. Mit Mayo ist trotzdem geil. Nein, sicher nicht. Sicher nicht. Hast du schon mal einen Mayonnaise-Salat mit Mayonnaise zubereitet? Ein Mayonnaise-Salat mit Kartoffelsalat. Boah, das war ja der Traum. Ein Kartoffelsalat mit Mayonnaise. Ich glaube schon, sicher. Wieso macht man das? Das ist absolut unlogisch. Weil es Fett ist und Geschmacksträger ist. Ja, Fett ist ein Geschmacksträger, aber Fett ist einfach auch der Geschmacksträger der faulen Menschen. Ja. Ja, so dann, aber dann sind Kartoffeln bitte überhaupt, ich meine sicher, wenn man Kartoffelsalat mit Mayo macht, dann ist aber bitte die Mayonnaise der Dickmacher. Und Kartoffeln nicht. Geht ja mir nicht. Und wird eh nicht. Aber das sehe ich immer wieder in die Beratung. Ah, Kartoffel, ah, ja, aber halt richtig zubereitet. Ja, der Teufel liegt im Detail, gell? Oder in der Kartoffel. Oder in der Kartoffel. So schaut's aus. Ja, vielleicht sind früher die Leute, also vielleicht ist die Kartoffel so verteufelt worden, weil früher alle so dick waren und die Kirche hat einfach auf die Kartoffel geschoben und nicht auf die Mayo. Ich glaube nicht, dass das der Fall war. Ganz ehrlich gesagt. Aber was ist jetzt so, wenn du jetzt so eine Rangliste machen könntest, was ist dein liebstes Kartoffelgericht? Platz 1, 2, 3? Kommt drauf an, wann ich gerade das letzte für den gegessen habe. Aber Kartoffelpuffer sind auf jeden Fall. Ja, es ist schwierig. Erdäpfelpüree, ein klassisches. Die sind doch so gallig, die Kartoffelpuffer. Und ganz schlimm nur mit Apfelmus. Bäh. Nein, das brauche ich nicht. Gute Kartoffelpuffer, so, mach die Kartoffelpuffer mit Grieß drinnen und Ei und. Nein. Nein. Das hat meine Mutter früher gemacht. Das ist furchtbar. Ich finde das so gut. So gallig. Mach's besser. Mach mal. Wir müssen den Podcast an dieser Stelle unterbrechen. Nein, ich will gar keine. Du willst gar keine? Nein. Ja. Ja, jetzt habe ich erst zwei Sachen gesagt und du redest mir schon wieder drei. Klassisch. Beziehungsweise auch bei dem Podcast. So, dritte Sache. Keine Ahnung. Mir fällt ja nichts mehr. Sagen wir der Top 3. Was? Ich bin verwundert, dass bei dir keine Chips vorkommen. Ja, aber waren Chips dann diese extrem überteuerten Weihnachtsmarkt-Chips, die was so kringelig runtergeschnitten werden und dann in die Fritteusen kommen? Die was. Das Auge isst nämlich auch mit. Das habe ich noch nie gegessen. Das hast du noch nie gegessen? Nein, das kenne ich gar nicht. Gut. Wie werden die runtergeschnitten? Die haben eine Bohrmaschine, wo sie die Kartoffel drauf tun und dann haben sie so. Die sitzen das an so einem Bredel an, wo wieder so ein Schneidding ist. Ja. Wie bei einer Küchenmaschine eigentlich. Aha. Nicht, dass halt die Kartoffel in der Mitte eingespannt ist. Und dann fahren sie halt so zu und dann schneidet es da so eine Spirale runter. Und die wird dann das Ganze in die Fritteuse gehauen und dann wird es gesalzen und gewürzt und dann schmeckt das extrem lecker. Ja, und kostet, wie wird das kostet 4,50, glaube ich. Also, ach, der Kartoffel, ja. Das ist aber... Weihnachtsmarkt. Ja. Das ist klassisch. Ja, aber wie isst man das dann? Wie so eine Nudel, sagt man das auf? Nein, das ist ein viel breiteres Band. Reißt man das so einzelne Stücke? Ja, aber? Genau. Oder man kann einfach abbeißen? Abbeißen kann man, ja. Aha. Nachdem man es in die Mayonnaise gepumpt hat. Nein, nicht die böse Mayo. Und weißt du was? Die gelbe Mayonnaise ist nicht die leichte Mayonnaise. Das ist nicht die hellblaue. In der hellblauen Verpackung. Ich habe es versucht. Das ist wie bei den Camel Chic, oder? Sondern die Camel Light Blue. Das sind die leichten und die gelben sind die starken. Absolut. Mhm. Ich mag ehrlich gesagt die Wedges am liebsten. Und was anderes gibt es da auch nicht bei mir. Ja, voll. Es ist voll fad, gell? Mhm. Also ich schau die Chips, also ich würde mir jetzt selber keine Chips kaufen, aber... Wenn ich mal kaufe, dann ist es gern mit. Ja, und ich meine, wenn ich mal Germany's Next Topmodel-Finale anschaue, dann muss ich eine ganze Packung Chips essen, aus emanzipatorischen Gründen. Und wenn es so Folienkartoffeln irgendwo bei einer Grillerei gibt, dann darf es da auch nicht schmeißen. Ja, aber ich würde mir jetzt nicht selber machen. Und ich würde sicher kein Mayonnaise dazu essen. Man kann sich aber auch super gekochte Kartoffeln mitnehmen, zum Einstecken. So ein Snack zwischendurch. Ja, das stimmt. Das ist voll lecker. Das ist ein kleiner Tipp von mir. Ja, überhaupt, wenn man nämlich die Kartoffel über die Nacht im Kühlschrank gelagert hat, ja, dann bildet sie nur eine gewisse Form der Stärke, die heißt, glaube ich, hydrolysierte Stärke aus. Und die sind dann dadurch viel ballaststoffhältiger. Das heißt, ich koche mir am Vortag schon mal 2-3 Kartoffeln vor. Und die stecke ich mir dann noch ein am nächsten Tag. Mhm. So schaut's aus. Hm. Ich muss grün schauen, ob ich da eh keinen Blödsinn erzähle. Ja, das stimmt anscheinend. Ja, also. Nein, es ist die resistente Stärke. So heißt es. Nämlich, die Kartoffeln sind eben sehr stärkehaltig. Mhm. Und wenn man die jetzt kocht und dann lagert es mal, aber ich glaube, so um die 12 Stunden. Mhm. Bei geringem Grad, also ich glaube so zwischen 4 und 8 Grad waren das, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dann baut sich ein Teil der Stärke zu so einer kristallinen Struktur um und das ist dann die resistente Stärke und die kann im Dünndarm nicht mehr aufgespalten werden und zählt damit zu den Ballaststoffen. Mhm. Das heißt, es ist dann gesünder. Nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Natürlich, wenn ich jetzt ein kleines Darmbakterium bin, und von Ballaststoffen als Nahrungsgrundlage abhängig, dann ja. Sonst, nein. Ja, eigentlich nicht. Es ist, ich habe mir das damals schon während dem Studium gedacht, ja, und? Mhm. Ja. Das passt. Genau. Vielleicht entdecke ich, ja, sicher mag ich diese Chips und alles. Das ist eher ganz lecker mal. Die Mini-Fritz. Nein, die Mini-Fritz, die mag ich überhaupt nicht. Die magst du überhaupt nicht, was ist die sind dir? Zu hart. Aber Mangerie. Ja, aber weil halt Mangerie nochmal das die beste Süßigkeit ist. Die was ich jemals erfahren. Die ist jemals, ich weiß eh gar nicht, wie ich über den Sommer kommen sollte. Wenn ich dieses Jahr keinen Vorrat angelegt habe, Mangerie. Ja. So schaut's aus. Mhm. Ja. Ich würde sagen, nachdem wir jetzt schon sehr abschweifen vom Kartoffelthema, beenden wir dieses Mal jetzt wieder mal im Podcast. Ja. Cool. Mich hat es sehr gefreut. Danke, dass du jetzt endlich mal wieder Zeit genommen hast. Aber ich war ja auch viel verhindert. Mhm. Und um was soll es beim nächsten Podcast gehen? Das weiß ich noch nicht. Ich weiß es auch noch nicht genau. Ihr könnt dann so ja mal Vorschläge schicken oder so irgendwas. Wir haben auch schon mal überlegt, ob wir jetzt einmal Interviewpartner zu uns holen. Aber da lassen wir das Konzept noch voll offen. Aber nehmt einfach einmal vielleicht Kontakt mit uns auf, bitte. Falls ihr unsere Nachricht hinterlassen wollt, geht das natürlich auf der Facebook-Seite Sprechen Sie nach dem Piep. Kostverfechter. Oder ihr könnt uns natürlich auch gerne bei iTunes endlich einmal eine Bewertung da lassen. Ich werde damit die ersten Welcome. Wieso scheiße auf iTunes? Oder ein persönliches Mail an dialog@kostverfechter.at. Also alle Beschwerden und so weiter. Dazu. Oder ihr schreibt ihm Thomas einfach ein SMS. So schaut's aus. Ja, uns wird es wahrscheinlich, wenn nicht wieder was dazwischen kommt, in 2 Wochen wieder geben. Mit einem neuen, spannenden, interessanten Thema. Mhm. Was wahrscheinlich sehr sommerlich sein wird. Es ist schließlich Sommer. Bis zum Schweinebacke. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.